Flaschen um. Ein Steuerfahnder bittet um Asyl. Vom Freibad kommen die, die nicht ertrunken sind. Ein Subaru-Besitzer macht Jagd auf ein Kind. Und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind. Wir setzen hier fest, was auch immer geschieht. Sitzt ein Kind und rührt in der Milch der frommen Denkungsart herum. Ein Oberkellner spürt ein Reißen in den Knien. Ein Eisenbieger nimmt die falsche Tür. Vom Kaufhaus kommen die, die nicht verhaftet sind. Ein sittenstrenger Milchmann macht Jagd auf ein Kind. Und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind. Was auch immer geschieht, verwirrt, träge und verliebt. Draußen hinterm Fenster sitzt ein Kind und malt am Meinungsbild vom nächsten Jahr. Ein Oberkellner zahlt alle Gäste aus und geht. Ein Cognac-Trinker wirft den Tresen um. Vom Parkplatz kommen die, die nicht zu retten sind. Ein Ex-Meinungsforscher macht Jagd auf ein Kind. Und ich frage dich nicht, wo du herkommst. Du sagst mir nicht, wo wir sind. Wir setzen hier fest, was auch immer geschieht. Verwirrt, träge und verliebt.